Er geht ins Gericht mit jenen, die um ihrer angeblichen Frömmigkeit willen die Unterhaltspflicht für die Eltern vernachlässigen. Er macht sich kultisch unrein und riskiert darüber hinaus noch eine Ansteckung, weil er einen Aussätzigen berührt, der wie alle seine Leidensgenossen von der menschlichen Gemeinschaft ausgestoßen ist. Er zerbricht das uralte Freund-Feind-Schema, weil er im oppositionellen Mitmenschen nicht den Gegner und Rivalen sieht, sondern den möglichen Partner und Mitarbeiter, den Hausgenossen im Reich Gottes. Jesus erfüllt mit seinem Handeln den Traum und die Hoffnung vieler Menschen, die sich in ihrem Leben verrannt haben, die in einer Sackgasse gelandet sind, die nicht mehr aus noch ein wissen. Er zeigt ihnen, dass es für einen Neuanfang nie zu spät ist. Er macht ihnen Mut zur Umkehr und zum Umdenken. Er lehrt sie, vorwärts zu schauen, in die Zukunft. Er hilft ihnen beim Aufstehen, wenn sie gestrauchelt sind. Er weist ihnen den Weg, wenn sie sich verirrt haben. Diese gelebte Versöhnung ist Zeichen für die Vergebung der Sünden durch Gott selbst. An zwei Stellen in den Evangelien ist davon die Rede, dass Jesus zu Menschen sagt: Deine Sünden sind dir vergeben. Jesus besaß offensichtlich ein besonderes Sendungsbewusstsein und sah sich als authentischer Ausleger des göttlichen Willens. Nicht wenige Exegeten stellen heute allerdings in Frage, ob Jesus wirklich so gesprochen hat. Denn der Apostel Paulus bringt die Vergebung der Sünden erst mit dem Tod Jesu in Verbindung. Jesus ist gestorben für unsere Sünden. Doch es ist gar nicht so wichtig zu entscheiden, ob Jesus selbst Sündenvergebung zugesprochen hat oder nicht. Entscheidend ist, dass er in seinem Handeln tatsächlich Sündenvergebung gelebt und gezeigt hat. Wiederholt erzählen die Evangelien davon, dass Jesus mit Menschen gegessen und getrunken hat oder dass er von anderen zum Essen eingeladen wurde. Er praktiziert damit eine gute Gewohnheit der Orientalen. Den jüdischen Tischgenossen Jesu war der Gleichnis- und Symbolcharakter solchen Mahlhaltens durchaus bewusst. Gemeinsames Essen und Trinken ist Ausdruck für Gemeinschaft. Und Jesus hat es wohl gelegentlich eigens zum Ausdruck gebracht. Jedenfalls überliefert der Evangelist Lukas die Bemerkung eines Gastes, der zusammen mit Jesus zu einem Festessen bei einem führenden Pharisäer eingeladen war. Selig, wer im Reich Gottes am Mahl teilnehmen darf. Doch Jesus feiert nicht nur mit jenen, die sich schon jetzt ihres Platzes am himmlischen Mahl sicher wähnen. Er lädt alle zur Teilnahme ein. Zöllner und Sünder, Neugierige und Suchende, Satte und Hungrige, Reiche und Arme, Freunde und Feinde. Diese offene Tischgemeinschaft ist kein zufälliges, durch die Situation bedingtes Handeln. Sie ist auch kein aus karitativ-humanen Überlegungen und Impulsen gespeistes Unternehmen. Sie gehört vielmehr zum festen Programm der Verkündigung Jesu. Sie ist demonstratives Zeichen für die Nähe der alle Menschen umfassenden und alle angehenden Gottesherrschaft. So mag Jesus noch im Angesicht des Todes seine engsten Vertrauten zu einem letzten Abschiedsmahl versammelt haben. Die Evangelien berichten davon, dass Jesus in dem Geschick des Brotes und Weines, im Zerrissen und Verschüttet, im Gekaut und Getrunkenwerden sein eigenes Schicksal symbolisch abgebildet sah. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Jesus führt als charismatischer Wanderprediger ein wohnsitzloses Leben. Eine größere Gruppe von Frauen und Männern schließt sich ihm an. Diese Menschen begleiten ihn auf seinen Wanderungen von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf. Sie werden Zeuge seiner Predigt. Ihnen vertraut er das Geheimnis des Reiches Gottes an. Dass Frauen zum Kreis der ständigen Begleitung Jesu gehörten, bezeugt der Evangelist Lukas. Er nennt sogar Namen. Es sind Angehörige aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten. Maria Magdalena, Johanna, die Frau des Chusas, eines Beamten des Herodes, Susanna,